Also unsere Jägerschießerei dagegen irgendwas sagen will, der hat meiner Meinung nach Unrecht. Vielleicht gibt es ein oder zwei Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es so. Und deshalb kann ich eigentlich wenig dazu weiter sagen. Mehr fällt mir nicht ein, da kann ich leider nicht zu sagen. Ja gut, danke.